Es sind schon 2000 Leute hier. Ich bin so froh, dass ihr da seid. Touch one, touch all, touch one, touch all. Vielen Dank, Brüder und Schwestern, dass ihr heute alle hierher gekommen seid. Ich bin berührt, ich habe Gänsehaut und ich bin schon wieder so... Es gibt einem immer Kraft. Ich denke mal, es kostet Kraft, auf Demos zu gehen. Und ich denke mal, es ist Aufwand, auf Demos zu gehen. Und im Endeffekt merke ich, ich tue es als erstes für mich und um Leute zu sehen, die ähnlich denken wie ich, um nicht immer zu denken, dass ich falsch bin, wenn ich die Nachrichten gucke, wenn ich Radio höre, wenn ich U-Bahn fahre und all die Leute um mich herum sehe, die mir das Gefühl geben, falsch zu sein. Mein Name ist Raphael Hillebrand. Ich bin in diesem Land aufgewachsen. Meine Mutter ist Deutsche im Sinne von weiß und spricht Deutsch. Ich bin getauft. Trotzdem werde ich regelmäßig mit Integration konfrontiert. Und ich denke so, was ist denn los? Warum soll ich mich denn integrieren? Dieser Begriff bedeutet doch nur im Endeffekt, dass ich was falsch mache, dass ich etwas mich mehr anstrengen muss als die anderen, weil meine Muttersprache ist Deutsch. Wir müssen die Leute integrieren, die mit meiner Hautfarbe ein Problem haben. Wir müssen Integrationskurse schaffen für Deutsche, für Weiße, die denken, sie hätten ein Recht darauf, dass um sie herum alle weiß sind. Dass sie ein Recht darauf hätten, Leute zu fragen, wo sie herkommen. Dass sie ein Recht darauf hätten, dass andere sich erklären müssen, sich mehr anstrengen müssen. Scheiß auf, scheiß drauf. Integrationskurse für Sachsen, sowas fordere ich. No Trump, no KKK, no racist USA. No Trump, no KKK, no racist USA. Es ist für mich so, einerseits ist es toll, dass wir hier sind, weil wir ein Video gesehen haben, was uns einfach als Menschen so berührt hat, dass wir gesagt haben, wir können so nicht weitermachen. Wir müssen etwas tun, wenn andere Leute jemanden auf offener Straße töten können und nichts passiert. Ja? Polizei, genau so sieht's aus. Und das ist ein springender Punkt, den ich immer wieder mit Leuten um mich herum diskutiere. Wenn ich auf Demos rufe, unsere Steuern bezahlen Polizisten, dafür bekommen wir bewaffnete Rassisten, dann gucken mich die Leute an und sagen, du kannst doch nicht die ganze Polizei so verurteilen oder dies oder jenes. Ich habe nichts persönlich gegen jede einzelne Polizistin, gegen jeden einzelnen Polizisten. Aber man muss mal sagen, in was für einem gesellschaftlichen System wir leben. Die Besitzverhältnisse sind ungerecht. Es ist einfach ungerecht verteilt. Wem das Haus da drüben gehört, wem das Haus gehört, wem das gehört. Es ist ungerecht. Gleichzeitig gibt es Leute, die hier im Park schlafen und obdachlos sind. Und die Polizei sind die, die diese ungerechten Besitzverhältnisse mit Gewalt durchsetzen. Das ist ihr Job. Das ist das, was sie machen. Wenn ein Paragraph, ein Papier sagt, dass du hier nicht leben darfst, dann bringen sie dich nach Afghanistan mit Gewalt. Sie sagen, du musst da leben. Dann bringen sie dich ins Gefängnis. Dann nehmen sie dich aus dem Haus raus, was angeblich nicht dir gehört, sondern irgendeinem Investor, der auf einem anderen Kontinent sitzt. Das ist der Job der Polizei. Und genau deswegen sage ich, unsere Steuern bezahlen Polizisten, dafür bekommen wir bewaffnete Rassisten. Unsere Steuern bezahlen Polizisten, dafür bekommen wir bewaffnete Rassisten. In Deutschland ist eine ganz besondere Situation und vielleicht können wir den Lautsprecher ein bisschen Richtung der Polizei drehen, damit die das auch mal verstehen. Dreh doch mal ein bisschen. Das Ding ist, in Deutschland, wegen dem Dritten Reich, dreh noch weiter, kannst du es drehen? Nee, dann gehe ich auf die andere Seite. Also, in Deutschland, Drittes Reich, es gibt so viele Gesetze, warum Polizisten, Soldaten und andere Leute in Deutschland sagen können, Entschuldigung, diesem Befehl gehe ich nicht nach, das verstößt gegen mein Gewissen. Da wir haben diese Regeln, ja? Wenn ein Polizist eine AfD-Veranstaltung schützen muss, dann könnte er sagen, ey, das sind Rassisten, die schütze ich nicht. Das verstößt gegen mein Gewissen. Ihr seid in erster Linie dem Grundgesetz der Menschenwürde verpflichtet und nicht dem Kapital, dem Besitz, der weißen, männlichen, toxischen Vorherrschaft. Und das haben ganz viele Polizisten hier vergessen. Wenn ihr morgens aufsteht, dann denkt mal an den Kodex, worauf ihr euer Ding geschworen habt und nicht an den Scheck, den ihr jeden Monat bekommt, weil ihr habt Rechte, die andere Polizisten in der Welt niemals hätten. Die können nicht einfach dann sagen, das mache ich nicht. Dann kommen die in den Knast, hier in Deutschland schon. Jeder Soldat, jeder Polizist kann einfach sagen, das verstößt gegen mein Gewissen, ich schiebe keinen Menschen nach Afghanistan ab. Sowas mache ich nicht. Mein Bruder Ferhat, der hier heute auch maßgeblich mitgewirkt hat, um das Ganze zu organisieren, ist ein Marxist. Er hat ganz viel von diesen Sachen gelesen, gedacht und irgendwie verstanden. Und vielleicht geht es sogar noch bis Rosa Luxemburg und so weiter. Und ich denke in letzter Zeit immer darüber nach, wie kann man das Menschen näher bringen, dieses linke Denken zu verstehen, Kapitalismus zu verstehen, dass es nur Reichtum gibt durch die Armut, dass es kein ist, dass die Reichen immer reicher werden und die Armen immer ärmer werden, sondern dass das ein System ist, eine Maschinerie. Und es gibt, wie Malcolm X gesagt hat, keinen Kapitalismus ohne Rassismus. Kapitalismus ist das erste Ding. There's no capitalism without racism. No capitalism without racism. Wenn ihr das versteht, dann versteht ihr, dass dieser Kampf, den wir hier führen, ein viel größerer ist. Der ist nicht dafür, dass wir alle einen Job bekommen und irgendwie endlich uns in diese Ausbildungs- oder Verwertungsmaschinerie ausbeuten lassen können, sondern es ist ein Kampf, um dieses System auf den Boden zu zwingen, auszustampfen und diese Kacke endlich auszumachen, dass wir ein menschenwürdiges Leben führen können für alle, weil es ist für alle genug da. Es ist nur die Frage, wie wir es verteilen. Kein Kapitalismus ohne Rassismus. Kein Kapitalismus ohne Rassismus. Kein Kapitalismus ohne Rassismus. Danke. Dann zu sehen, wie ein schwarzer Körper tot am Boden liegt und weiße Leute mit Uniformen da so drum herumlaufen, diese Autos, die da stehen, dieser Asphalt. Der Wohlstand Europas und des Westens ist auf dem Berg von schwarzen Leichen aufgebaut worden. Es ist etwas, was so in diesem Moment nur als Metapher hochkommt. Dieser Wohlstand, diese ganzen schönen Sachen, die haben wir nur, weil... Das ist das... 8 Minuten. 8 Minuten, sagt MK gerade. 8 Minuten saß die Polizei auf ihm drauf. Also einfach das zu verstehen, wenn eure liberalen Kumpels euch das nächste Mal sagen, ja, aber das wird schon alles besser, wir kriegen mehr Rechte und so weiter. Nein, das Grundsystem ist eine Ausbeutung von Menschen, die nicht weiß sind, die gequält werden, gezwungen werden und in irgendwelche ekelhaften Konstellationen gebracht werden, um Reichtum für die westliche Welt zu generieren. Nur wenn wir das anfangen kaputt zu machen, wenn wir anfangen uns zu organisieren, wenn wir den Leuten sagen, ihr könnt solche Lügen nicht mehr bringen von unendlichem Wachstum, von Abschottung, Freedom of Movement, das ist sein Ding, ja? Und wenn die Leute mich gerade fragen und alle über Corona reden, dann sage ich, Ich könnte kotzen, wie auf einmal so getan würde, als hätten wir ein völlig neues Problem, als wäre alles ganz anders und dabei werden nur die Sachen verschärft. Die Leute, die vorher schon gelitten haben, vor 2 Monaten Wasser an der griechischen Grenze wird mit scharfen Kugeln auf Flüchtende geschossen, die Leute werden erschossen, genau jetzt in der Corona-Krise und es verschärft sich nur noch. Die Leute sterben in Moria, sie sterben im Mittelmeer und die EU schaut weg. Eine Schande auf diese EU. Recht für alle und auf Dauer um Europa keine Mauer. Bleibe Recht für alle und auf Dauer um Europa keine Mauer. So, jetzt zu unserem Punkt, den Edelweiss in ihrem Programm gebracht hat, den ich so unglaublich wichtig finde. Weil Deutschland, wir demonstrieren vor der amerikanischen Botschaft. Aber diese beiden Länder sind so sehr miteinander verknüpft und auch Trump mit seinen deutschen Vorfahren. Deutschland stellt sich ja immer gerne hin als Land der Dichter und Denker, der Aufklärung. Immanuel Kant, kategorischer Imperativ. Handle nur nach derjenigen Maxime, nach der du gleichzeitig wollen kannst, dass sie allgemeines Gesetz werde. Noch nie hat jemand so was Kompliziertes ausgedrückt, was eigentlich ganz einfach ist, und ihr gebt ihm dafür auch noch Respekt. Ich sag jetzt mal dazu ein Ding. Wir bauen, oder die westliche Welt, Europa, baut sich auf so Sachen wie der Aufklärung, Descartes, kategorischer Imperativ auf. Diese Leute, die das alle geschrieben haben, die sowas gedacht haben, das waren Rassisten. Immanuel Kant hat genauso das N-Wort beschrieben, wie er das Schöne und Gute beschrieben hat. Und er hat gesagt, du kannst an den N nur appellieren, indem du nicht an das Menschliche in ihm appellierst. Immanuel Kant war ein ekelhafter Rassist, obwohl er noch nicht mal Schwarze in seinem Leben getroffen hat. Ja? So tief war das zu der Zeit im deutschen Natur, im deutschen Volksgeist, was auch immer mit drin. Und das ist der Geist der Aufklärung. Es war einfach nur eine Ideologie, die man braucht, um sich zu erheben und andere Menschen ausbeuten zu können. Und das, finde ich, ist etwas, was wir hier in Deutschland ruhig den Leuten mal allen auf den Tisch knallen können, dass in Zukunft im Unterricht das auch unterrichtet wird, dass diese Leute, die angeblich unser Kulturgut geprägt haben, dass das Rassisten waren und dass die nicht schlau gewesen sein können, wenn sie denken, dass jemand dümmer ist, weil er eine andere Hautfarbe hat. In diesem Sinne, das letzte Mal mit mir zusammen, so dass die Typen das da drinnen hören, so dass Trump das bei sich auf der anderen Seite vom Atlantik hört. No Trump, no KKK, no racist USA. No Trump, no KKK, no racist USA. No Trump, no KKK, no racist USA. No Trump, no KKK, no racist USA. Supuestamente contenía marihuana y crack, según la versión policial. En el video se ve claramente que no había nada. La patrulla me está vigilando. Con la mano de obra barata se construyó esta gran nación. La misma que hoy discrimina, mira a quien se le niega justicia. Ven, te invito, mira la cifra, tú y yo estamos la misma. Sin empleo te miran feo, pero no creo en el noticiero. El que quiere convencerte que viva la vida con miedo. Del negro, del emigrante, criminales que quieren matarte. Terroristas que están en la lista, cuidado que van a escucharte. Más bien es conquistarte, más fácil explotarte. La muerte o la cárcel, mira el caso de Trayvon Martin. La patrulla me está vigilando. Enemigo de la policía, siempre sigo siendo MC Rodrigo de Rebeldías. Y no somos los únicos que siempre tenemos el puño arriba. Somos muchos, miles de millones, los que luchamos por la justicia. Quiero hablar de Romali Graham, shot in front of his brother and Grams. Quiero hablar de John Collado, la policía lo asesinaron. Oscar Grant tomaba el tren, el próximo día se casaba Sean Bell. Hilton Vega, Anthony Rosario, Anthony Valle lo mataron. Amaru Diallo only had a wallet, Trayvon Martin and go to college. Rukia boy, Rukia boy, all I gotta say is Rukia boy. They killed that boy, King Money Great. And all these rappers got nothing to say, like it's okay. That the girls go off and the kids get popped and the cops get off. La patrulla me está vigilando. Está pendiente de todo lo que hago. La patrulla me está vigilando. Está pendiente de todo lo que hago. Para poderme arrestar. Para poderme arrestar. Yo ni me siento seguro de salir a la calle con ese miedo que me puedan parar. Mucho menos si razón o motivo que ustedes ni siquiera me pueden a mí explicar. Todo bien entiendo que casa de crimen cometido para que me hagan cuestionar. Se ve como sospechoso. Pues enseñamos la prueba y el crimen que yo hice, señor oficial. ¿Será por la forma en que me veo, por la forma de mi caminar? No sé. ¿Será por odio racial o será por nuestra seguridad? No sé. Lo único que yo sé y la única cosa que también entiendo, lo que ustedes están creando se llama desconfianza y seguridad en contra de la sociedad. Pero la pregunta más importante es que con esto la delincuencia parará. O sea, para este número andar en su sentido en la lista de ellos aumentará. Son muchas preguntas. especialmente a la población latina y afroamericana. Yo, this is Rod Stars. Yeah, this is G1. Together we are Rebel Diaz. And you're listening to Radioactive, Radioactive Berlin. Radioactive Berlin, y'all already know. Free Amar, free Mumia. Free Mumia, you can lock me up, but I will never be your prisoner. Peace, y'all. So sieht's aus. Ihr hört Radioaktiv Berlin in Potsdam auf der 90,7 und in Berlin auf der 88,4 Megahertz. Und wir berichten von dem Protest in Solidarität mit den Menschen, die gegen die rassistische Polizeigewalt und die White Supremacy, die weiße Vorherrschaft in den USA aufstehen. Am vergangenen Samstag haben sich anfangs 2000, später waren es wohl eher an die 3000 Menschen vor der US-Botschaft eingefunden. Die Berliner Polizei war zwar für ihre Verhältnisse relativ harmlos, hat aber trotzdem die Leute alle in den Tiergarten gedrängt, wo eigentlich vor der Botschaft genügend und ausreichend Platz gewesen wäre auf der Straße, aber so sind sie halt. Wir hören einen weiteren Redebeitrag, ansonsten werde ich hier gar nicht viel erzählen. Unser Bruder George Floyd, unsere Schwester Breonna Taylor, und unser Bruder Ahmaud Arbery sind nur drei der sichtbarsten, der unzähligen Opfer, die allein in diesem Jahr durch institutionalisierten Rassismus, rassistische Polizeigewalt und rassistisch motivierte Straffreiheit ihres Lebens und ihrer Gerechtigkeit entzogen wurden. Wir wissen, dass die Dunkelzahl weltweit, auch in Deutschland, viel höher ist. Und dass sich die letzten Opfer dieses Krankensystems, dass sie nicht die letzten Opfer des Krankensystems sein werden. Unsere Gedanken und Gebete sind bei den Opfern, bei den Familien und bei ihren Verbliebenen. Wenn ich eure Gesichter sehe, dann sehe ich sehr viele Schutzmasken, aber ich sehe auch Wut, ich sehe Trauer, ich sehe Unverständnis, Aggression, vielleicht auch manchmal ein bisschen Zynismus. Was ich aber nicht sehe, das ist Resignation. Wir werden niemals aufhören, Gerechtigkeit zu kämpfen, für ein Ende von Polizeigewalt, für ein Ende von Straffreiheit der Mörder und unsere Geschwister zu kämpfen. Wir werden niemals aufhören, uns zu solidarisieren mit den Freiheitskämpfen schwarzer Menschen auf der ganzen Welt. Und wir werden niemals aufhören, unbequem zu sein und Machtverhältnisse herauszufordern, ob auf der Arbeit, in der Schule, in der Uni, in den sozialen Medien, in den Parlamenten und auf der Straße. Wir werden niemals aufhören, unserer Wut Gehör und unserer Trauer Raum zu schaffen. Selbst wenn es bedeutet, dass dabei ein paar Dinge zu Bruch gehen. Wie ein paar Fenster, eure Selbstgefälligkeit, eure Ignoranz, euer Gefühl der Sicherheit. Denen, auch in Deutschland, die behaupten, dass sich die Proteste durch die Ausschreitungen delegitimieren würden, sage ich unmissverständlich, dass sie ihre Fresse halten können. Weil sie überhaupt nicht begriffen haben, was hier gerade Phase ist, was auf dem Spiel steht. Unsere Geschwister kämpfen um ihre Leben. Es geht um die Würde und den Wert von Menschenleben und kein materieller Wert kann jemals dagegen aufgewogen werden. Danke! Das System der Schande, Ausbeutung und des Todes hat seine heuchlerische Fratze schon lange und für alle gut sichtbar offengelegt. Es gibt keine Ausreden mehr. Dafür wurden schon zu viele Leben und Familien zerstört. Dafür musst du schon zu viele Leben ihr Leben lassen. Es reicht nicht, in deiner Vorstellung keine Rassistin zu sein. Entweder du bist Antirassist oder du bist Teil des Problems. Yeah! Neutralität ist Komplizenschaft. Vor allem weiße Menschen sind jetzt gefragt, aus ihrer White Privilege Psychose zu erwachen und zu sehen, welche Stunde geschlagen hat. Sie sind dafür verantwortlich, das Privileg abzustreifen, das sie seit ihrer Geburt mit sich tragen. Das Privileg, sich nicht mit Rassismus befassen zu müssen. Das Privileg, ihr Umfeld mit rassistischen Äußerungen und Handlungen davonkommen zu lassen, weil sie keine unangenehme Stimmung kreieren wollen. Werdet laut, werdet unbequem, reflektiert euch und euer Handeln. Macht Platz, zeigt euch solidarisch und kämpft mit uns Seite an Seite, um diesem Unrechtssystem ein Ende zu setzen. meine schwarzen Geschwister und Geschwister of Color, we need to step up our game. Social Media Aktivismus ist wichtig, aber er darf uns nicht als Ausrede dienen, nicht auch auf anderen Ebenen im Kampf zu ziehen. Werdet aktiv, studiert Rassismus und seine perfide Wirkungsweise und holt euch somit das Werkzeug, ihn zu dekonstruieren. Schließt euch den vielen Organisationen und Initiativen an. ISD, Black Lives Matter, ADEFRA, N-Word Stoppen, die Urbane, EOT und so viele andere. Wir brauchen alle eure Unterstützung. Nutzt eure Plattform, ob Sport, Entertainment, Business oder Kultur. Seid unapologetically antirassistisch. Nur so würdigen wir die Leben der unzähligen Opfer und legen den Grundstein dafür, dass unsere Kinder nicht irgendwann zu ihnen zählen. In diesem Sinne, seid achtsam, kämpft zurück in Gedenken an George, Trevor, Brian, Uri Jallo und die vielen anderen. Danke euch. Black Lives Matter! Black Lives Matter! Black Lives Matter! Wir brauchen eine unabhängige Kontrolle. Rechte Gewalt und Neonazi-Strukturen in der Polizei müssen aufgedeckt werden. Kein Polizist soll je wieder einen Menschen wegen eines kleinen Vergehens töten. Es ist kein Verbrechen, schwarz zu sein. Aber wir sollten nicht nur bei der Polizei ansetzen. Wir müssen Menschen aus der Verletzlichkeit befreien, die sie der Polizei ausliefert. Wir kämpfen für ihre Rechte, für sichere Migrationsbedingungen und einen sicheren Aufenthalt. Dafür, dass sie legal ihren Unterhalt verdienen und in Frieden leben können. A 17-year-old boy who had Skittles in his pocket was shot and killed. I believe that the cops are racist. From the base to the crest, theory, I know you hear me. If you're out there, listen up. Yeah, I know you feel me. Do I look suspicious on this track with the black in it, black hoodie consciousness and black fat? Yo, a young kid was shot is the cry we heard. I didn't until it was the tears, it was heartfelt. No arrest warrant, no weapons found. One eyewitness, yeah, black body down. I can hear it now, it's the same old racist shit. Thought he had a gun, it's the same old racist shit. Confessions of a trigger, happy hitman. Murderous, homicidal nature, the racist plan. Burying black boys, the bloodthirsty hunger games. The face of race is white, yeah, and they got no shame. Stand your ground, the legalized lynch laws. Touch another black kid, yeah, you touch us all. He lives in a song. Beyond Trayvon. Fear looks, but I live around here. My house right next to yours, but I still get stares. In a world of wrongness and fights for the strongness, what's the innocent to do when the fight gets brought, kid? No way you're that scared of my hoodie. People everywhere getting snared over hoodies. Seen a couple pairs get aired by the hoodies, but they don't care, my skin's bared under hoodies. It's time to stand up and just fight for what you believe in. I don't call it violence, I just call it self-defense. Call it black intelligence brought to you by the people. You just hit it to get it, I'm in it to make a change. Hit it to change the game, hit it to rearrange. Not a day lynching, all I leave us is pain. Knowledge is power, all I give you is brain. See, it's money, power, respect, all seems the same. Beyond Trayvon. He lives in a song. Beyond Trayvon. He lives in a song. This world world is so chaotic, all I witness is violence. Watching my brothers die and their sons grow with no guidance. The truth is what I'm providing to all of those who've been blinded. Being sold this equality bullshit, I ain't buying. I'm so tired of being profiled and instantly watched close suspiciously because of my ethnicity. Y'all so stereotypical, it's despicable. And every black male in the hood, he isn't a criminal. This is everyday life where I'm from, it goes on. But I swear it cannot go beyond Trayvon. Because I'm wearing a hoodie, I gotta get shot. I stop by the cops, it's nothing just Florida, something for rock. People really expect us to act civil, right? We got a black president still fighting for civil rights. We need to come together and unite because it's time to fight the powers. So put your fists up in the sky. He lives in the soul. Save our sons and daughters beyond Trayvon. If he had been white, he wouldn't have been stopped. He wouldn't have been opposed at all. Free the ass, the mind follows. With raps that kill tomorrow, I can't support it. I fought it, but somebody bought it. Community caught it, yeah, but your government taught it. And all you heard of, violence, hard drugs, sex and murder. Songs never hated, artists who kept making them. Strong against the wrong, what's been created. But look, many neighborhoods are still devastated. I say it, flows overrated, shows underrated. I hate it when it's degraded and downgraded. Spitting copywritten to music, some of y'all grew up to use it. People don't dance to it, they just abuse it. Y'all say that when I say this. Injustice still goes on beyond Trayvon. Thank you, enemy son, for this word to the young. You the future, save our daughters and sons. Beyond Trayvon. He lives in the soul. Ihr hört Radioaktiv Berlin heute mit Stimmen von einem Protest, der vor wenigen Tagen am vergangenen Samstag vor der US-Botschaft stattfand, in Solidarität mit den Menschen, die gegen die rassistische und tödliche Polizeigewalt und die White Supremacy in den USA aufgestanden sind. Hallo liebe Brüder und Schwestern, schön zu sehen, dass so viele von euch da sind. Wir wissen alle, warum wir hier sind, aber was passiert ist, das ist nur die Spitze des Eisbergs. Es gibt einen Grund, warum solche Dinge passieren können. Und der Grund ist der, wir haben eine bestimmte Art und Weise, wie wir die Welt sehen. Es gibt einen Blickwinkel auf die Welt und dieser Blickwinkel ist eurozentrisch geprägt. Wir lernen in der Schule, dass Kolumbus 1492 Amerika entdeckt hat. Und dann frage ich die Leute, haben da vorher keine Menschen gelebt? Und die Antwort ist, natürlich haben da Menschen gelebt, aber wir sehen die Welt nicht aus diesem Blickwinkel. Und diese Sichtweise, die Menschen, die nicht weiß sind, als weniger wertvoll erachtet, das ist dieser Blickwinkel, der die Grundlage für das schafft, was passiert. So, jetzt kommt die gute Nachricht. Wir leben im Moment in einem Zeitalter, wo viel im Wandel ist. Wir leben im Zeitalter der Digitalisierung, wir leben im Zeitalter, wo Kommunikation sich verändert. Es ist nicht mehr so, dass die früher war Kommunikation eine Pyramide. Oben waren die Mächtigen, oben waren Eliten, die haben gesagt, das ist die Wahrheit. Kolumbus hat 1492 Amerika entdeckt und alle haben es geglaubt. Die Zeiten sind vorbei, wir kommunizieren nicht mehr in der Pyramide, wir kommunizieren jetzt im Netzwerk. Im Netzwerk haben auch Stimmlose eine Stimme. Im Netzwerk wird die vermeintliche Minderheit zur Mehrheit. Wir sind in Deutschland, sind 25% aller Menschen haben Migrationsgeschichte. Jeder vierte. Weltweit gesehen sind nur 30% aller Menschen weiß. Der Rest sind People of Color. Also wer ist die Mehrheit? Was wir machen müssen, was wir gemeinsam machen können, und darum möchte ich kurz als Mensch, der in der Filmindustrie tätig ist, als Mensch, der Geschichten erzählt, möchte ich an euch appellieren, was wir gemeinsam machen können, ist, wir können selbst Teil der Geschichte werden. Wir können selbst dafür sorgen, dass wir an Positionen kommen, wo wir unsere Geschichte erzählen. Und wenn wir Geschichten sehen im Fernsehen oder in der Politik, wo wir nicht vorkommen oder wo wir nicht in der Art und Weise gezeigt und repräsentiert werden, wie wir es möchten, dann können wir alle, jeder von uns mit dem Telefon, mit einer E-Mail, mit den Social Media, können uns an diese Position wenden und sagen, so geht's nicht weiter, weil wir sind die Mehrheit. Black Lives Matter. Dankeschön. Ahora estás escuchando Radioactive Berlin. Ich bin Ray Mutza von der Initiative Gedenken an Uri Jalloh. Und ich wollte euch sagen, wir haben eine Pandemie. Und diese Pandemie wütet seit 500 Jahren mindestens. Und diese Pandemie hat Millionen von Menschenleben gekostet. Diese Pandemie hat Kulturen zerstört. Diese Pandemie ist ein tagtäglicher Exodus. Und Social Distancing wird uns da nicht weiterhelfen. Rassismus heißt diese Pandemie, weiße Hegemonie, White Supremacy, Kolonie, Amnesie, Ignoranz sind die Symptome. Alle die, die jetzt mit dem Finger auf Amerika zeigen, United Snakes of America, Land of the Thieves, die vergessen, dass hier in Deutschland genau das gleiche System am Wirken ist. Diese Michelin-Menschen hier von der Bullerei, die sind quasi nur ein violenter, gewalttätiger Teil dieses Systems. Aber zum Rassismus gehört die Ignoranz genauso dazu. Wer diese ganzen Fälle nicht wahrnehmen will, wer den Menschen, den Familien, die davon erzählen, was ihren Familienmitgliedern passiert ist, nicht zuhören will, wer glauben will, dass die alle irgendwie einen Herzfehler hatten, Asthma hatten, dass die Verbrecher sind und deswegen es okay ist, wenn sie verbrannt werden. All diese ganzen Leute sind Teil, und zwar essentieller Teil des Problems, vor allen Dingen für die Familie. Was den Rassismus angeht, als System, das ist nur die Exekutive. Da gehört eine politische Kaste dazu. Wir kennen den Kolonialismus, aus dem nicht gelernt wurde, sodass der Faschismus entstanden ist. Wir kriegen erklärt, der Faschismus irgendwo in Braunau geboren, als Einzelperson, Kämpfer und kam über Deutschland. Nein, ist es nicht. Wir haben aus den kolonialen Verbrechen nicht gelernt und sie sind industrialisiert worden in den Hitlerfaschismus hinein. Und jetzt so zu tun, als wäre das irgendwie eine Ausnahmesituation, wird der Geschichte nicht gerecht und wir können dann nicht daraus lernen. Die Weißen haben nach zwei Weltkriegen sich hingestellt, die Deutschen haben sich ein Grundgesetz gegeben und international wurden die Menschenrechte auf die Beine gestellt und wir, speziell als schwarze Menschen. Wir können euch sagen, scheiße, Mindestabstand, die Fresse, Junge. Wir können euch sagen, dass das Papier, auf dem sie stehen, nicht wert sind. Die Menschenrechte gelten allererst für weiße Leute. Wenn hier ein Virus auftritt, ist das Geheule groß. Ein paar tausend Menschen sterben und es ist eine Stimmung, als wäre Weltuntergang, während unsere Menschen tagtäglich weiter sterben. Sie sterben durch die weißen Waffen, sie sterben durch Stellvertreterkriege, sie sterben durch den Ressourcenklau, dass ihre Lebensgrundlagen gestohlen werden. Sie sterben durch einen Klimawandel, der vor allen Dingen hier produziert wird. Sie sterben in den Wüsten, sie sterben auf dem Mittelmeer. Und wenn sie herkommen, dann wird der Rest, in Anführungszeichen, von diesen Leuten den ganzen Tag unter Druck gesetzt, erniedrigt, gedemütigt und vergewaltigt. Und all das Ganze findet jeden Tag statt. Und all das Ganze Teil dieses Rassismus als System, das aufhören muss. Das hört aber nicht von alleine auf. Das heißt, es muss geändert werden. Und es ändert sich nur, wenn wir uns ändern, wenn wir es ändern. Wenn wir unsere Zustimmung entziehen und uns autonom machen, uns ehrlich machen und nicht daran glauben, dass der nächste unabhängige Beauftragte für uniformierte Gewalttäter, der vom Staat bezahlt wird, dann einen Unterschied macht. Der oder die Datenschutzbeauftragten haben welchen Unterschied jetzt genau gemacht? Keinen. Warum soll Polizeibeauftragter einen Unterschied machen? Die Leute sind im Ernstfall eh tot. Das heißt, es geht darum, hinterher aufzuklären und Gerechtigkeit herzustellen. Und wer mir jetzt mal ganz auf die Schnelle nur einen einzigen Fall nennen kann, wo das passiert ist, hier in Deutschland, her damit. Wer weiß einen Fall, in dem das passiert ist? Es passiert einfach nicht. Und das ist das große Problem an diesem System, weil diese uniformierten Bullen einfach weitermachen können, weil sie genau wissen, ihnen wird der Arsch gerettet, sie werden nicht zur Verantwortung gezogen werden. Wenn wir im Kleinen anfangen wollen, wenn wir von unabhängigen Stellen reden, dann müssen wir die selbst organisieren. Wir müssen eine Anklagebehörde selbst aufbauen. Die Staatsanwaltschaft wird nicht gegen Staatsdiener ermitteln. Das ist nicht ihre Aufgabe, ganz im Gegenteil. Die werden den Staatsdiener immer schön den Arsch retten. Wir brauchen eine Initiative, ich will es nicht Behörde nennen, weil es halt so scheiße klingt. Wir brauchen eine Institution, wir brauchen eine Kraft, eine Force, die sich dagegen stellt und die Ermittlung führt, die den Namen Ermittlung tatsächlich verdienen. Die den betroffenen Familien, die jemanden verloren haben, die Fragen tatsächlich beantwortet und die diese sinnlosen Deutungshoheiten, die da in den Raum gestellt werden, wie bei George, ein medizinischer Zwischenfall, bitte! Ein medizinischer Zwischenfall. Der ist ermordet worden. Plainly. Die Leute sind darauf aufmerksam gemacht worden. Und das Einzige, was mich stört, ist, dass die Riots erst einen Tag später angefangen haben und nicht gleich an dem Moment, wo dieser Typ draufgekriegt hat. Das soll unsere Aufgabe sein. Wir brauchen Menschen, die keine Angst haben, sich diesen Gewalttätern in den Weg zu stellen, denen völlig klar ist, dass das Staatsdiener, also auch deine, meine, unsere Diener sind und nicht unsere Befehlsgeber. Die mögen Befehlsempfänger sein, aber wir sind nicht deren Befehlsempfänger, sondern sie müssen sich an Recht und Gesetz eigentlich halten, auf das sie aber tagtäglich scheißen. Von der Seite her

First-Degree-Mörder, das bedeutet Vorsatz plus Absicht, fordert. Außerdem verlangt die Familie auch juristische Konsequenzen für die drei anderen beteiligten Polizisten. All four, rufen die Protestierenden in den Straßen. Alle vier Polizisten. Doch wie wir alle wissen, ist mörderische Polizeipraxis und Rassismus kein Problem, das nur die USA betrifft. Auch in Deutschland ist Rassismus und rechter Terror Alltag. Seit dem Mord an Walter Lübcke in Kassel vor ziemlich genau einem Jahr gab es mehrere rechte Attentate und Morde. Halle, Hanau, der Mord an Arkan in Celle oder Ibrahim Dermir, der vor kurzem in Dortmund von einem Sympathisanten der Grauen Wölfe umgebracht wurde, um nur einige zu nennen. Nach dem rechten Terrorattentat am 19. Februar in Hanau haben sich bundesweit Strukturen unter dem Label Migrantifa gebildet, so auch in Berlin. Diese Strukturen wollen eine Antwort sein auf die alltägliche, rechte, rassistische und antisemitische Gewalt in Deutschland. Doch diese Gewalt geht nicht nur von rechten Brandstiftern und ihren bewaffneten Handlangern aus. Der deutsche Staat und seine Polizei diskriminieren, verfolgen und ermorden uns ebenso. Tage nach Hanau ist und bleibt die Bedrohung durch rassistische Gewalt akut. Zum 8. Mai hatten wir zu einem Tag des Zorns aufgerufen, weil wir wütend waren über die rassistischen Zustände dieser Gesellschaft. Wir sind weiterhin wütend. Yes. No justice, no peace. No peace. Wir sind wütend, weil schwarze Menschen von der Polizei ermordet werden. Wir sind wütend, weil wir und unsere Geschwister entmenschlicht werden, indem das Recht auf Leben uns entzogen wird. Wir sind wütend, weil an den EU-Außengrenzen Menschenleben nichts wert sind und Rettung verwehrt bleibt. Wir sind wütend, weil die Polizei Geflüchtete während einer Pandemie in Lagern gefangen hält und mit Repressionen überzieht, wenn sie sich gegen ihre Situation wehren. Hashtag Infektionsschutzgesetz. Wir sind wütend, weil jüdische Menschen nicht ausreichend vor rechten Attentätern geschützt werden, sondern wie in Halle nur aufgrund eigener Sicherheitsvorkehrungen überleben. Wir sind wütend, weil, so wie unsere Eltern und Großeltern damals als billige Arbeitskraft, Erntehelfer importiert und unter miesen Bedingungen ausgebeutet werden. Wir sind wütend, weil Rumänier und Sinti in ganz Europa schikaniert und verfolgt werden und Erinnerungen immer noch erkämpft werden müssen. Das Denkmal bleibt. Wir sind wütend, weil in Neukölln und anderswo in Deutschland migrantische Kleingewerbe von schwer bewaffneten Polizeihundertschaften mit Razzien überzogen und unter den Generalverdacht der sogenannten Clankriminalität gestellt werden. Deshalb sind wir wütend und aus vielen mehr Gründen. Solidarität mit allen und eine übergreifende Zusammenarbeit sind unsere Antwort. Weltweit wird uns erzählt, zwischen diesen Morden bestehe kein Zusammenhang. Es handelt sich um Einzelfälle, Ausnahmen, die nicht in das System passen. Wir aber sagen, dahinter steckt System. Und dieses System heißt Rassismus und Kapitalismus. Der Mord an George Floyd war kein Einzelfall. Der Mord an Ahmed war kein Einzelfall. Die Morde an Uri Jalloh, Christi Schwundeck und all den anderen war kein Einzelfall. Hanau war kein Einzelfall. Halle war kein Einzelfall. Rassismus ist kein Einzelfall. Die sogenannten Einzelfälle beweisen, der Staat wird uns nicht schützen. Er mordet direkt mit. Das hat er schon oft bewiesen. Deshalb müssen wir uns immer wieder vor Augen führen. Unser Vertrauen haben Staat und Behörden nicht verdient. Yeah. Stattdessen brauchen wir migrantische antifaschistische Selbstschutz und mehr kollektive Organisierung. Wir müssen langfristige Strukturen aufbauen, mit denen wir zudem an der radikalen Veränderung dieser Verhältnisse arbeiten. Yes. Deshalb Migrantifa jetzt! Black Lives Matter! Kolumne von Mumia Abu Jamal. I can't breathe. Part 2. The furious struggle for justice by the late Eric Garner took years. Long, hard years by his family and friends before a bare pittance was granted in the belated decision to dismiss the cop who choked him to death, uncharged, I might add. The name Eric Garner has become a catchword for the state of Black America for decades, if not centuries. Who can barely breathe free air. The phone cam recording of the police killing of George Floyd in the streets of Minneapolis, Minnesota, by a beefy cop putting his knee on the neck of Floyd, provides an eerie echo of Garner's words. From at least 5 years before, I can't breathe. Floyd, his breath cut off, cries for the person who gave him life, his mama. Within minutes, Floyd is gone. Eric Garner was approached by a police squad after a merchant complained that he was selling Lucy's or single cigarettes. Floyd was approached by several cops after a merchant claimed he passed a forged $20 bill. Think about that. Two men, two fathers, choked to death because of merchant complaints about loose cigarettes and a fake $20 bill, allegedly. This is a statement about how, in a capitalist society, merchandise is more important than black life. George Floyd joins a collective he never wanted to join, and perhaps never expected to join. It is the roll call of the dead, caused by the state and a system of repression that is all pervasive. Does Black Lives Matter? Not yet. From imprisoned nations, this is Mumia Abu Jamal. Fragen zur Sendung oder Kontakt zum Berliner Free Mumia Bündnis? Schreibt eine E-Mail an free.mumia@gmx.net. Eben hörten wir nochmal Mumia Abu Jamal, der auch einige Gedanken zu der Thematik beigesteuert hat. Wer unseren Podcast hören will, geht auf radioaktivberlin.nostate.net. Könnt ihr gerne auch weiter verlinken, Freunden und Bekannten schicken, auf Social Media verlinken und so weiter und so fort. Ich verabschiede mich hier mit unserer Spezial Radioaktiv Berlin Ausgabe und weiter geht's hier mit dem Rocklabor. We have an answer to many of those questions. And because of this, it is important for us to continue in further discussions. The situation is just as dire, and as we continue to reflect and move forward, we have to recognize that times have changed, but the issues are eerily the same. And understanding our present moment, we are looking with our eyes wide open, but we are still in the process of awakening.